Wir lesen aus Jesaja 9. Das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht, und über die da wohnen im finstern Lande scheint es hell. Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben, und die Herrschaft ist auf seiner Schulter, und er heißt Wunderbar, Rat, Kraft, Held, Ewigvater, Friedefürst, auf dass seine Herrschaft groß werde und des Friedens kein Ende, auf dem Stuhl Davids und in seinem Königreich, dass er es zurichte und stärke mit Gericht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit.